Kundgabe 1030. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.07.1939. Kindliches Verhältnis. Formgebet. Sprache des Herzens. Wer sich berufen fühlt, dem Herrn zu dienen und seine Gnade unaufhörlich erbittet, dem nahet sich der Herr in jeder Weise. Denn er bezeuget seinen Willen zum Wirken für Gott und ziehet so nach durch den Willen auch die Liebe Gottes heran. Und im Gebet um Kraft bekennet er seine Schwäche vor dem Herrn. Und das Verhältnis von ihm zu Gott ist das eines Kindes. Und mehr verlangt der Vater im Himmel nicht. Nicht einen einzigen Moment in seinem Erdenleben betrachtet sich ein solches Kind überheblichen Geistes. Es ist demütigen und liebenden Herzens dem Vater im Himmel dankbar für jede Gnadenzuwendung und bleibt so nach ein rechtes Kind vor Gott, der es schützet vor jeglichem geistigen Rückgang. Denn wer einmal dieses rechte Verhältnis zu ihm eingegangen ist, kann sich nicht mehr verirren, das heißt, geistig überheblich dem Vater im Himmel gegenüber sein. Denn durch sein demütiges Flehen um Gottes Gnade gelanget er zur Weisheit. Und alle Weisheit lässt ihn die Größe des Vaters im Himmel immer mehr erkennen und machet ihn stets demütiger und liebeverlangender. Und darum hat alles geistige Wissen, alles Höherentwickeln und Erreichen des Vollkommenheitszustandes immer das kindliche Verhältnis des Menschen zum Vater als Voraussetzung. Und das Gebet im Geist und in der Wahrheit ist wiederum das sichtbare Zeichen dessen, dass das Erdenkind dieses Verhältnis zum Vater eingegangen ist. Doch der Formgebete achtet der Herr nicht, denn es töten diese jegliches Empfinden der Liebe. Es kann nicht im Geist und in der Wahrheit beten, der sich dazu vorgeschriebener Worte bedient, die nicht aus tiefstem Herzen kommen. Denn sie geben nicht das eigene Denken, sondern fremdes Denken wieder. Es soll der Mensch in innigster Verbundenheit mit dem Vater sich diesem gegenüber so äußern, wie seines Herzens Empfinden ist. Er soll den Vater wahrhaft als Vater betrachten und zu ihm kommen mit allen seinen kleinen Sorgen und Anliegen. Und eben diese innige Fühlungnahme wird wahre Andacht auslösen. Und es wird ein solches Gebet nicht bloße Form sein. Denn dazu gab Gott den Menschen den Verstand, dass sie selbst tätig sein sollen und ihren Geist zur Höhe senden. So sich der Mensch einer Form bedienet, spricht nicht sein Herz zum Vater, sondern er erfüllet wieder nur eine ihm auferlegte Pflicht. Und es kann dieses Gebet vor Gott nicht den rechten Wert haben, will doch der Vater als Vater angerufen werden und die Stimme seines Kindes vernehmen in kindlichster Art, einfach, innig und voll vertrauend zur Liebe und Allmacht dessen, dem das Gebet gilt. Amen.